هو الخشوع تحتاجه والطهارة والعيد، هذا أكيد، هذه روح الصلاة النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. ولكن قلنا في ثلاث معاني هي حياة الصلاة، فإذا وجدت عند الإنسان يعني هذا الإنسان كانت صلاته بهذه الأركان والسنن والواجبات كاملة، حضور القلب، التفاهم لمعاني الكلام، والتعظيم لله سبحانه وتعالى وهيبة الله سبحانه وتعالى. فمن كانت عنده هذه الثلاثة حصلت له حياة الصلاة. وتتضمن هذه الثلاثة، أول حضور القلب، هو أن يكون القلب فارغا من الهموم والأمور الأخرى أثناء الصلاة، يكون فقط القلب، يكون همته، تكون همة القلب فقط إرضاء الله سبحانه وتعالى والصلاة. الثاني أن تفهم معنى الذي تقرأ في الصلاة، الأذكار والمناجاة وغير ذلك، وأن تبتعد عن الخواطر التي تشغلك سواء كانت هذه ظاهرة أو كانت هذه باطنة، وأهم شيء في ذلك ترك الدنيا. المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة، وفيه هذا يتولد من معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستبعدة، وهذا يولد الاستكانة والخشوع والرجاء. وينبغي للمصلي كما ذكرنا البارحة في الصلاة أن إذا توجه إلى القبلة أن يتوجه كذلك بجوارحه وبقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كبر أن يكون فعلا في قلبه الله أكبر وليس فعلا أن تكون كلمة هذه الله أكبر، والاستعاذة أن يلجأ إلى الله، وأن يستشعر في الركوع التواضع وفي السجود المذلة لله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن هذا عند الإنسان فهذا لم يفعل شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Gestern haben wir über drei Bedeutungen gesprochen. Diese drei Bedeutungen sozusagen, die machen das Leben des Herzens oder das Leben von Salah. Das wird, willst du den Sinn des Gebetes haben, dann brauchst du drei Bedeutungen. Es gibt andere, aber wichtig, die sind drei. Erstmal, dein Herz muss voll konzentriert im Gebet sein. Das wird nicht über andere Themen denken. Und wenn du das nicht schaffen kannst, du hängst an Dunya. Du hängst an Sachen, die du im Leben hast, im Gebet. Und deshalb hast du nicht sozusagen den Sinn des Gebetes. Zweitens, dass man versteht, was man liest, was man sagt, was man rezitiert. Und dass man alle Mittel, die das verhindern, sozusagen abschreibt und verhindert selbst. Und diese Mittel, das sind wie Krankheit. Und die kommen entweder äußerlich oder innerlich. Äußerlich, dass man zum Beispiel im Gebet nicht richtig guckt, an dem Platz, wo man betet. Oder dass man rechts und links guckt im Gebet. Und deshalb hast du nicht den Sinn. Oder zweitens, innerlich, das bedeutet in deinem Herzen, dass du hängst an Dunya und dass du viel denkst an andere Sachen. Und deshalb bekommst du es nicht. Drittens, die dritte Bedeutung ist sehr schön, dass du die Majestät Allah subhanahu wa ta'ala anerkennst und dass du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig, allgroß ist. Dass du dieses Gefühl hast in deinem Herzen während des Gebetes, ich bin jetzt zwischen den Händen von meinem Herrn, der Allmächtige, der Allgroße subhanahu wa ta'ala. Und von der anderen Seite, Allah braucht dich nicht. Du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann mit dir alles tun. Du kannst das nicht. Und wenn du das hast, dann wirst du Allah fürchten in deinem Gebet. Und du wirst auch genau wissen, du hast keine Kräfte, wenn Allah dir das nicht gibt. Wenn du Allahu Akbar sagst, dann muss wirklich Allahu Akbar in deinem Herzen sein. Das bedeutet, Allah ist der Größte, nicht die Dunya. Und nicht das Geld ist das Größte. Aber du sagst, Allah ist der Größte. Aber wo ist der Größte? Wenn du sagst, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann musst du wirklich Zuflucht bei Allah suchen. Wenn du sagst, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich lobe preise Allah subhanahu wa ta'ala, dann musst du das verstehen, alles was du sagst. Und wenn du in Ruku' bist, verbeugen, dann musst du diese Gedanken haben, ich bin im Ruku' wach. Ich will Allah subhanahu wa ta'ala mich verbeugen, nicht vor anderen Leuten. Und dass du weißt, was das bedeutet. Wenn du in Sujud bist, dass du weißt, du bist erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah der Herr ist. Der kann uns alle sterben lassen. Der braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Deshalb, barakallahu fikum, ist sehr wichtig, dass man das Gebet mit den Säulen und mit den Pflichten und mit den beliebten Handlungen verrichtet, indem das Herz da ist, die Konzentration da ist und dass man Demut zeigt im Gebet. Wenn man dies hat und mit diesen Bedeutungen, was ich erwähnt habe schon, dann barakallahu fikum, wird man schaffen. Und pass auf, der Shaitan kommt immer im Gebet. Und er sagt dir, ja, was ist mit dieser Sache, was ist mit dieser Sache, du hast das gemacht, was musst du machen hier? Ignorieren und weiter beten, konzentrieren. Wenn das so schlimm wird, dann kannst du sagen, A'udhu billahi min shaitan rajim, im Gebet. Dann geht der Shaitan weg. Dreimal. Manche sagen, aber ich mach das, aber der Shaitan geht nicht weg. Dann hast du schwachen Iman und du machst das nicht richtig. Das bedeutet, du denkst vielleicht, naja, ich mach das, ob das. Nein, du musst hier richtigen Glauben haben. Machst du dies, dann geht der Shaitan weg. إذا الإنسان وسوس له الشيطان في الصلاة فعليه أن يترك هذا الأمر. أعطينا البارح على ذلك مثال. ما هو المثال؟ العصافير الشجرة. فذلك ينتبه الإنسان لهذا. بارك الله فيكم. تزوى أن كورتسة فيدهولونك. فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهو نحو من 15. الأول أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. الثاني الاغتسال في يومها كما جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأفضل في الاغتسال أن يكون قبيل الرواح إليها. الثالث التزيين بتنظيف البدن وقص الأظافر والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. الرابع التذكير إليها ماشيا، وينبغي للساعي إلى الجامع أن يمشي بسكون وخشوع. قال هنا وينوي الاعتكاف في المسجد إلى وقت خروجه، هذا ما في عليه دليل. الخامس ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليها. أن تستعد ليوم الجمعة لأن هذا يوم عظيم. أن يغتسل الإنسان وأن ينظف ثيابه وبدنه ويقص الأظافر ويستخدم السواك ويبكر إليها ماشيا، والمشي أفضل بالنسبة للجمعة. إذا ذهبت إلى المسجد تستطيع تركب وتستطيع تمشي العادي صلوات، ولكن في يوم الجمعة بالذات لصلاة الجمعة المشي أفضل من الركوب بكل خطوة تمشيها إلى الجمعة. صيام سنة وقيامها من الأجر بكل خطوة تخطوها إلى يوم الجمعة، ويبكر الماشي إلى يوم الجمعة، وإذا دخل المسجد لا يتخطى الرقاب، يعني لا يفرق بين الناس ويتخطى الرقاب إلا إذا وجد فرجة فيتخطى إليها. فالأصل أن الناس يتقدموا إلى الإماء الأمام ولا يبقوا في الخلف أو لا يبقوا في الأسفل حتى يستخلص الجمعة مباشرة، يطير إلى الباب ويأخذ حذاءه ويهرب. فنسأل الله السلامة. Kapitel bezüglich zusätzliche Regeln bezüglich Jumu'ah-Gebet, Freitagsgebet und Freitag der Tag an sich selbst. Was macht man am Freitag und was macht man bezüglich Freitagsgebet? Die sind 15 sozusagen Empfehlungen. Erstens, man musste sich am Donnerstag die Nacht zu Jumu'ah. Passt auf, die 24 Stunden fangen mit Maghrib-Gebet, mit Sonnenuntergang an. Das bedeutet jetzt, wir sind schon am Montag geworden. Aber Montagsnacht. Wir sind jetzt Montagsnacht. Und Abfrühgebet, bis Sonnenuntergang, dann sind wir am Tag von Montag. Der Tag besteht aus Tag, Tageslicht und Nacht. Und die Nacht kommt vor. Das wird die Nacht, dann der Tag. Und die Nacht wird nicht vor dem Tag. Das heißt, die Nacht kommt als erster und dann der Tag. Und es wird nicht anders sein. Deshalb, barakallahu fikum, erstmal kommt die Nacht, dann der Tag. Abend, du kannst ab Maghrib-Gebet dann schon anfangen, dich vorzubereiten auf Freitagsgebet, auf den Freitag. Indem man die Bekleidung vorbereitet, indem man sich vorbereitet für den Freitag. Zweitens, dass man sich wäscht, eine Körperwaschung am Tag vom Freitag. Wie die Hadithe bei Al-Bukhari und Muslim, bei anderen Hadithbüchern zu bestätigen sind. Und besser ist, dass man unmittelbar, bevor man zum Freitag geht, sich wäscht. Eine Körperwaschung, total Körperwaschung. Drittens, man sollte die besten Klamotten haben. Man sollte die Nägel schneiden, Siwak benutzen und da sollte man Parfüm nehmen, jetzt für die Männer, die Frauen nicht. Viertens, man sollte zum Freitag früher gehen und nicht erwartet man bis zur letzten Minute und da geht man zum Freitag, sondern man sollte so früh wie möglich zum Freitag gehen, damit du mehr Ajr bekommst. Damit du mehr Lohn bekommst, weil der Erste, der kommt, bekommt mehr als die anderen. Man sollte gehen zum Freitag und nicht, jetzt wenn man geht, das bedeutet, man macht wie verrückt auf der Straße, rennen und so weiter, nein. Sondern langsam. Und hier ist etwas zu bemerken. Wenn man zur Moschee kommt, da kann man Auto nehmen, da kann man Straßenbahn nehmen, da kann man gehen, ist kein Problem. Am Freitag speziell ist zu gehen, das wird auf Fuß zu gehen, besser als Auto zu benutzen oder Straßenbahn. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dass man zum Freitag zu Fuß kommt, ist besser als zu reiten oder das bedeutet ein Verkehrsmittel zu benutzen. Zweitens hier, der Prophet sagte, wenn du einen Schritt machst am Freitag zum Freitagsgebet, dann bekommst du den Lohn, ein Jahr zu fasten und dieses Jahr beten zu verbringen, mit jedem Schritt. Und wenn man zum Freitag geht zu Fuß, dann sollte man ruhig gehen und langsam. Fünftens, wenn man reinkommt in die Moschee, dann darf man nicht zwischen den Reihen laufen und zwischen den Leuten trennen. Speziell, wenn der Imam, natürlich, barakallahu fikum, redet. Und da sieht man diesen Fehler, was die meisten machen, die zur Jumu'ah kommen. Die meisten, was tun sie? Die kommen und die bleiben hinten. Bei uns, die bleiben unten. Manche bleiben hinten, andere bleiben unten. Warum? Damit sie schnell zur Tür finden, wenn Freitagsgebet zu Ende ist, schnell die Schuhe nehmen, nach Hause. Nicht nach Hause, manche. Der geht, trinkt Kaffee oder der raucht. Der kann keine Geduld zeigen, eine Stunde. Aber geht er zur Ausländerbehörde, oder geht er zum Finanzamt, oder geht er zu Ämtern, der bleibt 3 Stunden sitzen, ohne Bar oder U. Das wird kein Wort. Aber in der Moschee 2 Minuten mehr oder 5 Minuten mehr, ja, Latif. Möge Allah uns bewahren. Natürlich, das ist von mir jetzt diese Erklärung. Der Autor sagt das hier nicht, ja. Weil in seiner Zeit sowas nicht gab. In seiner Zeit sind alle zum Gebet gekommen, nicht wie in unserer Zeit. Ich kann heute zum Gebet nicht kommen. Was ist los? Ja, ich muss Tomaten kaufen. Ja, Tomaten kaufen. Ich habe einen Termin. Jemand wartet auf mich. Wir müssen zusammen Kaffee trinken. Ist das eine Entschuldigung? Möge Allah uns bewahren. السادس أن لا يمر بين يدي المصلي لا تقطع السترة. السابع أن يطلب الصف الأول إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذرا. الثامن أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة وهذا فيه نظر. كلام المؤلف هذا فيه نظر، لأن الإنسان إذا كان مثلا قد دخل يصلي تحية المسجد حتى لو أذن المؤذن فلا يقطع، أما إذا كان القصد بذلك بارك الله فيكم أنه كان يتنفل مطلقا، لأن الإنسان إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه حتى يخرج الإمام، فإذا صعد لماء المنبر يقطع. التاسع أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة وإن شاء ستة وفي ستة نظر، يعني هناك من جمع، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أو أربعا، أربعا كما قال بعض أهل العلم قالوا أربعا في المسجد وركعتين في البيت، يعني إذا ومنهم من قال أربعا في المسجد وركعتين مو أو و، فذلك قالوا ستة. العاشر أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل، هذا بارك الله فيكم يعني ما فيه شيء، إنما هو انتظار الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، ولكن هل فيه حديث أنه يقيم إلى ذلك أو كذا؟ فلا، فالله تعالى على وعلم. The distance dass man zwischen den Händen von den Leuten nicht läuft während sie beten, dass wird einer betet dann kommt du läufst vor ihm, nein, in Jumu'ah du wartest. Siebten, dass man in der ersten Reihe versucht zu bleiben, damit man auch in der ersten Reihe betet, weil das besser ist. Außer, dass man etwas Schlimmes gegen die Religion hört oder sieht, dann könnte man sich verspäten. Achten, wenn er zusätzlich betet, zusätzlich, nicht Tahiyyat al-Masjid, zusätzlich, und der Imam fängt an mit Khutba, geht auf Minbar, dann sollte er das unterbrechen und zuhören, was der Muazzin und zuhören, was der Imam macht. Bei Muazzin kann man nicht sagen, aber bei Khutba ja. Welche Art von Gebet meint der Autor hier? Der meinte das Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in die Moschee kommt, bevor der Imam auf Minbar ist und er betet, wie Allah will, bis der Imam auf Minbar steigt, wird Allah ihm seine früheren Sünden verzeihen. Das heißt, du kannst zum Beispiel in die Moschee kommen, 2, 4, 6, 8, aber nicht bestimmen, 2, wie manche denken, die Jumu'ah hat davor Sunnah. Jumu'ah hat davor keine Sunnah. Aber der Prophet sagte, فصلى ما شاء الله أن يصلي. Das heißt, dass man betet, wie man will. Du kannst auch 20 beten. Du kannst auch 10 beten. 10 Raka. Währenddessen zum Beispiel, du betest und währenddessen 2 Raka und so, währenddessen steigt der Imam auf Minbar, dann brichst du dein Nafil-Gebet, weil das besser ist und wichtiger ist, den Imam zu hören. 9. Wenn die Jumu'ah zu Ende ist, dann betet man Sunnah. 2 Raka, 4 Raka oder 6 Raka. Natürlich hier bei 6 Raka, es gibt sehr viel Diskussion. Der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte 2 Raka zu beten oder 4 Raka zu beten. Manche Gelehrten haben gesagt 2 oder 4. Manche sagen 2 und 4. Und von hier kam diese 6 Raka. Das heißt, du bist mit Jumu'ah zu Ende. Salamu alaikum, salamu alaikum. Du machst Askar und danach bewegst du dich. Verlässt du deinen Platz. Jumu'ah speziell. Du sagst etwas oder du bewegst dich von deinem Platz. Und dann betest du, wenn du in der Moschee bist, 4 Raka. Oder 2 Raka. Und du kannst dann zu Hause 2 Raka oder 4 Raka beten. Das bedeutet, normalerweise ist das oder. Aber manche Gelehrten haben gesagt, nein, man betet 2 Raka oder 4 Raka in der Moschee und dann geht man nach Hause, betet man, wenn man zwei gebetet hat, da betet man zu Hause vier. Da sind das sechs. Wenn man in der Moschee vier gebetet hat, dann betet man zwei. Zu Hause, dann sind das auch sechs. Zehnten ist es besser, dass man in der Moschee bleibt bis Asr Gebet und bis Maghrib Gebet. Dass man sich aufhält in der Moschee. Al-Hadi Ashar أن يراقب الساعة الشريفة في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر واختلف في هذه الساعة ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة وفي حديث جابر رضي الله عنه أن آخر ساعة بعد العصر وفي حديث أنس رضي الله عنه قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقال أبو بكر الأثرم رحمه الله لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر والصحيح أنها بين صلاة العصر إلى المغرب وهي في الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس لأن الحديث بذلك واضح أما الحديث في أفراد مسلم ففيه اضطراب Elften, بارك الله فيكم Man sollte die Stunde abwarten am Freitag In dieser Stunde dein Bittgebet Wenn du Bittgebet hast dann wird Allah das annehmen und akzeptieren, erhören Subhanahu wa ta'ala Deshalb sollte man diese Stunde sozusagen versuchen zu bestimmen und in dieser Stunde Dua zu machen am Jumu'ah Und die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche haben gesagt, dass es, wenn der Imam sitzt, in dieser Pause zwischen den beiden Reden am Freitag, man sieht ja, der Imam macht die erste Rede, dann sitzt der Imam, da sagen sie, das ist in dieser Zeit. Bis der zweite Khutbah, bis zu Ende. Oder andere sagen, bis das Gebet verrichtet worden ist. Andere sagen, das ist zwischen am Ende des zweiten Khutbah, bis der Imam zu Ende vom Gebet ist. Das wird das Gebet an sich selbst. Die anderen Gelehrten sagen, das ist die letzte Stunde vor Sonnenuntergang des Tages, des Freitags. Andere Gelehrten sagen, das ist zwischen Asr und Maghrib. Abu Bakr al-Athram, rahimahullah, sagte, diese Hadithe, die erwähnt worden sind, das sind entweder manche Hadithe sind richtiger als die anderen und stärker als die anderen oder dass diese Stunde sozusagen sich variiert. Einmal ist das nach Asr, einmal ist das in der Zeit, wo der Imam sitzt auf dem Minbar, einmal ist das zwischen Ende von der Rede und zwischen dem Gebet und so weiter. Aber richtig ist, Das ist die letzte Stunde vor Sonnenuntergang. Wallahu ta'ala ala wa'alam. In dieser Stunde versuch mal, Bittgebet zu machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das annimmt. الثاني عشر أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة ولكن هذا بارك الله فيكم سند ضعيف إنما الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أوس إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي وكذلك بارك الله فيكم الأحاديث الأخرى التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فذلك الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب زاد في الصلاة عليه اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزي نبينا عنا ما هو أهله هذا لا يصح بارك الله فيكم هذا لا يصح وليضف إلى الصلاة الاستغفار فإنه مستحب في ذلك اليوم هذا من باب الدعاء العام إذا كان في الساعة الأخيرة ولكن الدرجة الرفيعة لم تصح أصلا لا بعد الأذان ولا في الدعاء. هكذا بارك الله فيكم. سولفتن من زلت أم فخايتك فيل الصلاة على النبي مخن دس بدوت الدوشينكس دم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هايلون زيجن وندو grüß den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt as-salatu was-salamu ala an-nabi as-salatu ala an-nabi das bedeutet möge Allah ihn segnen oder Heil und Frieden geben was-salam das ist Friede mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weil manche Leute das falsch verstehen wenn man sagt salli ala an-nabi das bedeutet manche denken salli bedeutet beten die denken bete auf den Propheten barakallahu fikum beten hier bedeutet mach dua segne den Propheten aufpassen segne inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi Allah und seine Engel was machen segnen den Propheten sallallahu alaihi wasallam manche kommen yusalluna die denken das bedeutet sie beten so wie wir unser Gebet nein beten im arabischen das wird Bittgebet machen in diesem Zusammenhang und hier barakallahu fikum der Prophet sagte man salla alayya es gibt so eine schwache Überlieferung und schwache Überlieferung darf man nicht nehmen aber trotzdem man salla alayya fi yawm al-jum'a 80 marra ghafara Allah lahu dhunuba 80 sana der 80 mal mir Heil und Segen schenkt am Freitag as-salat ala an-nabi macht Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm die Sünden von 80 Jahren diese Überlieferung ist schwach und deshalb darf man nicht so sagen verwenden in der Religion aber es gibt etwas was stimmt und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte wer ein Salat auf mich am Freitag macht Allah subhanahu wa ta'ala macht Salat auf ihn 10 Mal. Was bedeutet das? Wer mich segnet, das wird, wer an Allah Bittgebet richtet, dass Allah mich segnet, wird Allah ihn 10 Mal segnen. Das ist die Bedeutung von dem Hadith. الثالث عشر أن يقرأ سورة الكهف فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأ يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء قالوا بلى يا رسول الله قال سورة الكهف هذا الحديث موضوع ولكن يا أخوة روي في حديث آخر أنه من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة ولكن الصحيح هو أنه من قرأ الجمعة غفر له من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة والأخرى وزيادة ثلاثة أيام هذا صحيح فإذا أراد أن يبدأ بالقراءة بعد صلاة المغرب يعني ليلة الخميس كما عند الشافعية فلا بأس وأن يقرأها في يوم الجمعة بعد صلاة الصبح فهذا أيضا لا بأس به والله تعالى أعلم أعلى وأعلم ويستحب له أن يقرأ القرآن يوم الجمعة وأن يختم قراءة القرآن كاملة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة يعني الذي يختم القراءة كل شهر أو كل ثلاث أيام أو كل عشر أيام بارك الله فيكم تغايت سينتن من زلت دي سورة الكهف ليزن دي سورة الكهف دس دي سورة أخت سين Man sollte das lesen. Es gibt dabei eine erfundene Überlieferung. Der Autor hat eine erfundene Überlieferung und er hat natürlich gesagt, das ist erfunden. So sollte man aufpassen. Das heißt, ich werde euch eine Sura erwähnen. Diese Sura ist so mächtig wie zwischen Erde und Himmel. Und derjenige, der das schreibt, der bekommt Ajr wie Erde und Himmel und so weiter. Und wer 5 Ayat von dieser Sura liest, dann kann er jede Zeit von der Nacht aufstehen, damit er betet und so weiter, das ist erfunden. Aber es gibt bezüglich Lesen von Surat al-Kahf Hadithe, die klar sind. Und zwar, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer Surat al-Kahf am Jumu'ah liest, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm die Sünden zwischen dieser Jumu'ah und noch nächste Jumu'ah um plus 3 Tage. Und in einer anderen Überlieferung, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Licht zwischen dieser Jumu'ah und nächsten und 3 Tage. Das wird, der wird recht geleitet. Man könnte auch Jumu'ah Abend lesen oder nach dem Frühgebet lesen, wie man will. Das bedeutet, du hast Zeit von Abend bis Sonnenuntergang. Donnerstag Sonnenuntergang bis Freitag Sonnenuntergang, das zu lesen. Und wenn man den Koran immer rezitiert voll, das ist besser, wenn man am Jumu'ah, am Freitag sozusagen den Koran zu Ende liest. الرابع عشر أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن ولتكن صدقته خارج المسجد يعني مو معناته خارج المسجد أن لا يضعها في المسجد أو كذا وإنما يعني يفعل ذلك أنه يشوف فقراء أو كذا فيتصدق عليه طبعا وهنا يقول ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة لا دليل على هذا على الاستحباب يوم الجمعة إنما صلاة التسبيح يصليها في متى ما شاء ليس جماعة وليس كما يفعل بعض ليلة 27 من رجب نسأل الله السلام هذه البدعة بارك الله فيكم في zehnten am Freitag sollte er spenden für Allah subhanahu wa ta'ala und wenn er zum Beispiel an arme Leute das gibt spende das ist gut und er sagt der Autor hier und da sollte man Salat al-Tasbih beten am Freitag der sagte das ist beliebt Salat al-Tasbih zu beten es gibt dafür keinen Beweis der kann nicht sagen das ist beliebt Der könnte sagen, oder man kann Salat Tasbih lesen oder beten. Salat Tasbih ist dieses Gebet, das besteht aus 4 Rak'a. Und in jeder Rak'a sagst du zusätzlich, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallahu Akbar. Du sagst die an bestimmten Bewegungen, wenn du betest. Das ist extra Gebet. Das heißt Tasbih Gebet. Der sagt dir, ja, das ist am Freitag. Nein, es gibt keine Beliebtheit am Freitag. Man kann das immer beten kein Problem, aber da muss man aufpassen, nicht in der Gruppe, wie manche machen, und nicht wie manche tun, die beten das am 27. von Rajab oder 27. von Ramadan oder 15. von Sha'ban. Das ist Bid'a. Sowieso gestern war 28. von Rajab und die Leute haben gefeiert, die haben eine große Sünde gemacht, anstatt dass sie Gutes getan haben. Möge Allah uns bewahren. Al-Akhir, Al-Khamis Ashar, يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أعمال الدنيا يعني يوم الجمعة تجعله من أعمال الآخرة لأعمال الآخرة تتصدق فيه تقرأ قرآن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله سبحانه وتعالى وهذا ليس فقط في يوم الجمعة وإنما في كل الأيام فالإنسان يجعل أيامه كلها لله سبحانه وتعالى وليس فقط يوم الجمعة بارك الله فيكم في مستينتن Man sollte Freitag sozusagen für Al-Akhira verwenden, indem man gute Taten am Freitag macht. Und da sollte man sozusagen dunia-mäßig nicht viel tun am Freitag. Natürlich auch hier sollte man etwas sagen. Der Autor sagt sowas, aber du solltest jeden Tag für Al-Akhira machen. Dein Leben muss für Al-Akhira sein und nicht für diese Dunia. Das heißt, du musst immer blicken, diesen langen, weiten Blick haben. Wir werden sterben und wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und dann wird Allah uns fragen, was wir in diesem Leben getan haben. Haben wir dieses Leben, haben wir in diesem Leben investiert? Für Al-Akhira haben wir Gewinn. Haben wir nicht investiert, dann haben wir verloren. Schau mal die Lage jetzt. Ich meine, wir Menschen. Zum Beispiel jeder von uns, der denkt, Wie könnte ich ein Haus bauen? Wie könnte ich einen dicken Wagen bekommen? Wie könnte ich das machen, das tun? Was machen meine Kinder? Wie ist das meine Zukunft? Wir machen uns Gedanken. Aber hast du dir Gedanken gemacht? Wie wird das, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Und Allah wird uns fragen, was hast du in diesem Leben getan? Du wirst ihm sagen, oh Allah, ich habe ein Haus und ich habe ein Auto und ich habe eine Familie gegründet. Ja, aber was hast du für deine Religion getan? Und das ist diese Empfehlung von dem Autor, Rahimahullah Ta'ala. Das bedeutet, wie hast du dich vorbereitet für den letzten Tag? Übrigens, haben wir heute erzählt, wie man Jumu'ah macht und was man am Jumu'ah, wie man betet und sowas? Weil der Autor meint die andere Seite. Der meint nicht die Seite, was wir nennen Al-Fiqh-Seite. Das bedeutet, dass wir über die Urteile sprechen. Nein, der meint die andere Seite. Seite des Herzens. Seite des Gefühls. Seite des Sinnes. Seite der Seele. Wenn du etwas machst. und er redet über Freitag. Schau mal, am Freitag, was du machen sollst. Du sollst diesen Freitag für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Du sollst Allah fürchten dabei. Du gehst zum Gebet, du liest Surat al-Kahf. Und das alles, damit dein Herz Leben bekommt. Weil das Leben des Herzens ist. Ja, أيها الذين آمنوا استجيبوا إلى الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. Das heißt, willst du ein schönes Leben haben, willst du ein richtiges Leben haben, dann gehorche Allah. Gehorche dem Propheten Muhammad s.a.w., wird dein Herz leben und du wirst ein schönes Leben haben. Wenn du auch wenig hast, wenn du auch arm bist, wenn du vielleicht auch Probleme hast, aber du hast ein Leben. Aber hast du das nicht, dann hast du gar nicht. Viele Leute denken, sie leben. Der hat ein großes Haus, der hat einen dicken Wagen, der hat Arbeit und alles. Der denkt, der lebt. Aber wenn er Allah nicht erwähnt und wenn er den Sinn des Lebens nicht verstanden hat, dann hat er verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rafa'a salat tasabih leiset wajiba. Wa anna ma huwa amalu mustahab. Wa an-Nabi s.a.w. qallu walau fi al-dahri marra. Yani fi al-sini marra. Bi'umrak marra. Naam fi. الحديث نفسه هو حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عليه يا عم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي يا العباس عشر خصال فعلمه صلاة التسابيح قال له فإن استطعت في الجمعة مرة فصليها في الشهر مرة فصليها في العمر في الدهر مرة فصليها بارك الله فيكم بتسوق لي صلاة التسابيح this is an beliebtes Gebet es gibt manche die gesagt haben das wäre Bid'a aber es gibt klare Hadithe diesbezüglich. Aber wenn man das zum Beispiel einmal in der Woche macht oder einmal im Monat oder einmal im Jahr oder einmal im Leben mindestens, das ist gut. Oder jeden Tag, das ist deine Sache. Aber nicht diese Art, ja? Tala al-Bedru alayna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, man kam min awal dars.